am Boden zerschnitten. Die Wangen quellen auf. Blut. Es brandet roter Venenschweiß. Wozu jetzt weinen? Um was noch weinen? Die Pupillen, der kreidebleiche Teich, aufgegraut und entsetzt. Ganz unterkühlt und aussichtslos verletzt. Dieses Ich. Ich. Ich, der selbstverletzende Fakir mit der metaphysischen Bindegewebschwäche. Ich, die eigentümliche Echse in verkrampfter Menschgestalt. Ich, der giftspeiende Gecko aus einem entvölkerten, brennenden Hochstand. Ich liege hier und sterbe. Warum dieses Ich? Und warum erst jetzt? Boden zerschnitten. Dieses vernarbte Wundenknäuel vom Kindesbeinen an. Dieses Ich, dieser zerklüftete Mann mit seiner faltigen, traurigen Innenwelt. Dieses Ich, dieses tausendfach angezählte, mysteriöse Stück Selbsthass. Warum erst jetzt? Zu lang schon trage ich dieses zerschnittene Ich mit mir herum, diese allgültige Verlassenheit. Ich, dieser längst ausgestorbene Varan in seinem Selbstopferrevier. Ich liege da am Boden und blute leer. Wie lang denn noch? Sag mir, wie lang denn noch?